und Schaumann. Es ist bestimmt nicht wahr, dass sie auf diesen reiten. Doch, dass sie reizend sind, lässt sich nicht bestreiten. So manches schöne Kind reicht mir die Hand. Was ich im Harz an Hexen fand, das fand ich reizend und charmant. Was ich im Harz an Hexen fand, war so reizend und charmant. Harzer Brockenhexen muss man sich verlieben. Drum hört man weit und breit überall im Land. Was ich im Harz an Hexen fand, das fand ich reizend und charmant. Was ich im Harz an Hexen fand, war so reizend und charmant. Zwischen Berg und Tal, Oljo, Oljo, da liegt mein Heimatdorf so klein, Oljo, dort wo der Finkenschlag erschallt, dass ich so durch die Berge hallt, Oljo. Von Fall zu Fall, Holjo, der Bergmann arbeitet unter Tag, im Wald erschallt der Holzschlag, Holjo, Holjo. Da liegt im Wiesental so klein mein Heimatdorf so ganz allein. Heimatland, Holy. singt der Hirtenruf sein frohes Lied. Im schönen grünen Wald, die Finken schlagen, die Lerche jubelt durch die Lüfte zieht. Das ist mein Harzerland, das ist mein Heimatland. Holriohuni, Holriohuni, das ist mein Harzerland, das ist mein Heimatland. Holriohuni, Holriohuni. Zur Herbsteszeit die Blätter fallen, mein Harzer Fichtenwald bleibt immer grün. Und wenn's im Winter draußen friert und schneit, dann ist's im Harzerwald romantisch schön. Das ist mein Harzerland, das ist mein Heimatland. Holriohuni, Holriohuni, das ist mein Harzerland, das ist mein Heimatland. Holriohuni, Holriohuni. Dem Lied gelauscht, das mir das Wasser sang. Und weil das so lustig geklungen, da nahm ich die Laute zur Hand und habe dann wandernd gesungen, mein schönes Heimatland. Baldri, baldra, und habe dann wandernd gesungen, mein schönes Heimatland. Im tiefen Wald, wo das Forsthaus steht, die Förste Gretel wohnt, da wurd ich einst im Vorübergehen mit einem Gruß belohnt. Und weil sie so freundlich gewunken, da nahm ich die Laute zur Hand und hab ihr dann wieder gesungen aus meinem Heimatland. Baldri, baldra, und hab ihr dann wieder gesungen aus meinem Heimatland. Das tiefe Tal und der tiefe Wald, die waren all mein Glück. An den Wildbach und an das Försterhaus denk ich noch oft zurück. Und leuchten am Himmel die Sterne, dann gehen wir zwei Hand in Hand und singen die Lieder so gerne aus unserem Heimatland. Baldri, baldra, und singen die Lieder so gerne aus unserem Heimatland. Glutrot sang die Sonne am Himmelszelt. Eine Amsel, die hört ich singen, aus der Ferne hör ich's klingen. Schlafe wohl, du schöne Welt. Aus der Ferne hör ich's klingen. Schlafe wohl, du schöne Welt. Und die Amsel sang ihr schönstes Lied. Aus der Heimat, die gar so ferne, wer zu Hause gar so gerne, doch mich trennt ein weiter Weg. Wer zu Hause gar so gerne, doch mich trennt ein weiter Weg. Kehre ich einstmals nach Haus zurück, seh die Berge und Täler wieder, hör die altvertrauten Lieder, dann find ich vielleicht das Glück. Die altvertrauten Lieder, dann find ich vielleicht das Glück. Dunkle Tannen stehen hoch auf Bergeshöhe, über ihre Wipfel zieht der schnelle Föhn. Drunten aus dem Tale grüßt das grüne Land. Das ist meine Heimat, schönes Hauptsammelland. Aus dem Tale grüßt das grüne Land. Das ist meine Heimat, schönes Harzer Land. Dichte Nebel steigen aus den Tälern auf, klare Bäche eilen fort in schnellem Lauf. Und der hohe Himmel zieht sein blaues Band. Über dich, du Heimat, schönes Harzerland. Und der hohe Himmel zieht sein blaues Band. Schönes Harzer Land. Tausend Jahre ist mein Heimatstädtchen alt, eingebettet in den grünen Harzer Wald. Seine alten